Okay, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Teil. Moment, also alles nach der Reihe. Oder aus der Reihe hinaus tanzen wir aus der Reihe, fangen wir mit was ganz anderem an. Kommen wir jetzt zum Höhepunkt unseres heutigen Fernsehprogramms. Wie jeden Abend, die Werbung live und in Farbe.